Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 45 des Gabelbissen Podcast. Ich habe mir gedacht, mit ein paar Takten des weltberühmten Radetzky-Marsch von Johann Strauss Vater stimme ich euch mal auf die heutige Folge ein. Gespielt wurde das Ganze übrigens vom United States Marine Corps Orchestra und ist somit unter Public Domain veröffentlicht worden. Den Link zur Originaldatei, den findet ihr in den Shownotes. Bevor es jedoch so richtig losgeht, habe ich noch eine kleine Korrektur zur Folge 42. In den Shownotes steht es zwar richtig, doch in der Folge habe ich euch ein bisschen zu viel des Guten versprochen. Und zwar habe ich hier von 300 Gramm Germ beim Teig geredet. 300 Gramm ist ja doch ein bisschen zu viel, genauer gesagt ums Zehnfache zu viel. Richtigerweise beim Zwetschgenfleck werden 30 Gramm Germ verwendet. Aber ich würde vorschlagen, kommen wir zum heutigen Thema. Warum war der Einstieg jetzt gerade der Radetzky-Marsch? Ja, im heutigen Gabelbissen geht es um den Marsch, und zwar einen ganz speziellen Marsch, den Grenadiermarsch. Der Grenadiermarsch ist ein Gericht, das typisch ist fürs Burgenland und für Wien. In Wien kennt man ihn hauptsächlich aus der Beiselküche. Entwickelt wurde das Ganze, wie der Name vielleicht schon etwas vermuten lässt, vom Militär. Die Ausgaben für Rüstung war ja immer schon sehr hoch, das war den Menschen leider schon immer sehr viel wert. Doch für das Wohl der Soldaten, tja, da blieb leider etwas wenig Geld über. Aber Essen war doch wichtig, denn ja, Essen bringt uns Kraft und Energie und im Kampf braucht man das. Und so musste man irgendwie einen Weg finden, für die Soldaten ein billiges, aber auch schmackhaftes Essen zu kreieren. Ja, die Lösung war dann eine Art Schmarren. Und zwar wurde der gestaltet aus Erdäpfeln, also Kartoffeln, Nudeln, im Original Fleckern. Und die wurden mal genommen in größeren Mengen als Sattmacher. Ja, und damit das Ganze noch besser schmeckt, gab man noch Wurst dazu, Zwiebel, Speck und Petersilie. Ja, teilweise auch noch Majoran, Kümmel, Knoblauch etc. Ja, und schon war er geboren, der Grenadiermarsch. Burgenland, in Ungarn gibt es eine bisschen abgewandelte Form, so wie man es in Wien kennt. In Ungarn wird das Ganze noch mit Paprikapulver verfeinert. Das heißt, die Zwiebeln werden angebraten mit den Erdäpfeln und dann wird das Ganze papriziert und erst dann kommt der Rest hinzu. Oft wird in Burgenland auch auf die Fleischeinlage verzichtet. Und sprich, der Grenadiermarsch ist dann mehr oder weniger eine Beilage. Und dann werden dazu noch gebratene Würste, eventuell ein Spiegelei, ja, oder auch ein gebratener Speck etc. serviert. Aber im Grunde kann man immer sagen, dass der Grenadiermarsch ein eigenständiges Gericht ist. Ja, als Beilage zum Grenadiermarsch würde sich dann wunderbar ein grüner Salat anbieten, ein Eisbergsalat oder ein Grazer Krauthäuptl oder ja, was man einfach so gern als Salat isst. In weiten Teilen von Österreich ist aber der Grenadiermarsch eher so, wie soll man sagen, eine Art Synonym für eine Resteverwertung. Sprich, wenn man vom Grenadiermarsch spricht, wird einfach das, was von der Woche so an Essensresten übrig geblieben ist, zusammengegeben in eine Pfanne, angebraten. Ja, und dann spricht man eben vom Grenadiermarsch. Teilweise wird das Ganze übrigens auch noch mit einem Ei überschlagen und darin geröstet. Also so ähnlich wie Knödel mit Ei macht man das Ganze hier eben im Grenadiermarsch. Und woher kommt denn jetzt der Name? Ich habe gesagt, es wurde fürs Militär entwickelt und da haben es vorwiegend die Grenadiere serviert bekommen. Nur kurz zur Erklärung, unter einem Grenadier versteht oder verstand man seinerzeit einen Infanteristen. Das war so um 17. bis 18. Jahrhundert und der hatte im Gegensatz zur normalen Infanterie noch Granaten dabei und daher eben der Grenadier. Wo das Gericht nun genau entwickelt worden ist, kann man leider nicht mehr sagen, das ist irgendwie in der Zeit einfach untergegangen. Was man aber noch sagen kann, dass das Gericht typisch fürs Burgenland und Ungarn ist Und in Ungarn kennt man das Gericht übrigens als Granatos Kocka. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich bin leider nicht so 100%ig fit beim Ungarischen. Ich habe mir gedacht, wir könnten uns jetzt mal zwei Zutaten des Grenadiermarschs ein bisschen genauer anschauen. Zwei, die ja vielleicht man nicht so kennt und die irgendwie, denen man nicht so Beachtung schenkt. Fangen wir mal an bei den Fleckerl. Fleckerl, das ist eine typische Nudelspezialität hier in Österreich und die kennt man besonders von den wunderbaren Schinkenfleckerl oder auch von den noch herrlicheren Krautfleckerl. Okay, ich weiß, einige werden jetzt sagen, noch herrlichere Krautfleckerl. Also ich persönlich mag sie sehr gern, aber irgendwie sind die leider nicht so ganz beliebt. Man, das erklärt jetzt noch immer nicht, was so Fleckerl eigentlich sind. Grob gesagt, es sind kleine und in getrockneter Form gewellte Teigquadrate. Weil in Österreich kann man das eigentlich ja in jedem Supermarkt als Trockenware kaufen. Das hat jeder namhafte Hersteller bei uns. Wenn man es selber machen will, braucht man einen eierhaltigen Nudelteig und den ganzen walkt man dann ganz, ganz fein aus. Das soll wirklich relativ dünn sein und im Anschluss wird diese große Teigplatte in kleine Quadrate geschnitten. Es gibt auch eine leicht abgeänderte Form. Und zwar werden die dann nicht geschnitten, sondern wird das Ganze von der Teigplatte gezupft. Oder, was auch gemacht wird, es werden zunächst breitere Nudeln, also Bandnudeln geschnitten und von denen werden dann die Quadrate heruntergezupft. Die Fleckerl kennt man übrigens auch in Tschechien. Ausnahmsweise, muss man sagen, haben hier die tschechischen Köche etwas aus Österreich übernommen. In Tschechien, glaube ich, nennt man das Ganze Flecki oder so. Man kennt es aber auch in Ungarn und auch in Bayern werden Fleckerl bekannt. Sie sind da, sagen wir mal, verwandt mit den Fleckerln bei uns, aber doch ein bisschen anders und dort nimmt man sie vorzugsweise als Suppeneinlage. Ja, und die zweite Zutat, die ich mir mit euch gemeinsam etwas genauer anschauen möchte und die ja irgendwie vielleicht nicht so sehr Beachtung findet, das wäre die Zwiebel. Ja, die Zwiebel ist ja eine der ältesten, uns bekanntesten Kulturpflanzen, die es überhaupt gibt. Schon bereits vor über 5000 Jahren haben die Menschen die kultiviert und damals sowohl als Heilpflanze als auch als Küchengemüse. Für die Ägypter hatte zum Beispiel die Zwiebel eine relativ hohe Bedeutung. Sie wurde oft als Opfergabe für die Götter gebracht. So hat man zum Beispiel in den Pyramiden von Ägypten noch Reste von Zwiebeln gefunden. Das wurde damals von den Arbeitern verspeist, aber auch als Opfergemüse gebracht. Ja, bei den Sumerern konnte man in der Keilschrift bereits finden, wie sie seinerzeit Gurken und Zwiebeln kultiviert haben. Und wir wissen ja, die Sumerer, das ist ja auch schon etwas länger her. Die Eroberung Europas von der Zwiebel, ja, das ging, wie so oft, von den Römern aus. Die römischen Legionäre haben die Zwiebelknollen einfach mitgenommen und in ihre eroberten Gebiete mitgebracht. Ja, und dort haben sie dann mehr oder weniger die Herzen, sage ich mal, im Sturm erobert. Und auch der Name Zwiebel in der deutschen Sprache geht auch auf die Römer zurück. Und zwar haben die seinerzeit die wunderbare Knolle Zwibolle genannt. Und von dem Wort leitet sich unsere Zwiebel heutzutage ab. Ja, und ab dem 15. Jahrhundert begann man dann, verschiedene Arten der Zwiebel zu züchten. Bis dato war nur eine einzige Art bekannt, aber dann haben eben findige Gärtner versucht, andere Sorten zu züchten. Und ich würde mal vorschlagen, die schauen wir uns jetzt noch ein bisschen im Detail an. Als Mutter aller Zwiebeln kann man mehr oder weniger die klassische Speisezwiebel bezeichnen. Findet man immer wieder im Geschäft, ist eine etwas schärfere, mittelgroße Frucht. Eine weiterentwickelte Variante davon wäre die Gemüsezwiebel und die zeichnet sich vor allem durch ihre Größe aus und dass sie etwas milder ist als die Speisezwiebel. Gemüsezwiebel ist so die klassische Zwiebel, die man vom Geschäft erkennen, die mit der braunen Schale, die man glaube ich auch gerne mal Fleischerzwiebel oder so in Deutschland nennt. Eine weitere schöne Variante wäre die rote Zwiebel und die ist im Gegensatz zu den vorigen Varianten mit einer etwas dünneren Haut ausgestattet. Speise- und Gemüsezwiebeln haben eine braune Schale, wie wir wissen, und die ist ja durchaus mehrschichtig. Bei der roten Zwiebel haben wir das nicht so stark ausgeprägt, da ist das Ganze eher dünn. Ich glaube so 2 bis maximal 3 Schichten, was mir so aufgefallen ist. Ja, und vor allem der Hauptunterschied ist, dass, sagen wir mal, Fruchtfleisch ist von der Farbe her rot bis purpur. Es ist auch um einiges milder als Gemüse- und Speisezwiebel. Und man kann es wunderbar roh verwenden. Und wenn man zum Beispiel einen Erdäpfelsalat macht, sind die roten Zwiebeln ein idealer Aufpepper. Dann hätte man noch die weiße Zwiebel, die wird primär in Südeuropa eingesetzt. Die ist sehr, sehr mild und entwickelt auch sehr, sehr große Zwiebelknollen. Und die werden auch gerne mal gefüllt. Auch sehr in der Küche beliebt werden die Schalotten. Die zeichnen sich ebenfalls dadurch aus, dass die besonders mild sind, sind halt von der Größe her eher klein und auch von den Schalotten gibt es wieder verschiedene Varianten. Auf die gehe ich jetzt aber nicht noch genauer ein. Dann hätten wir noch die Frühlingszwiebel. Man könnte ja vermuten von der Form her, dass die mit der Lauchzwiebel verwandt wäre, ist es aber nicht. Die Frühlingszwiebel ist eine Abart der Speisezwiebel. Die ist eher mild, hat einen angenehmen Geschmack, wird gerne roh, aber auch gebraten verwendet. Eine spezielle Variante wäre die Silberzwiebel. Das sind eher kleine Zwiebelchen, die haben maximal eine Größe von also ca. 35 mm. Die Haut ist so weiß bis silbrig, so schimmernd. Und das Ganze wird dann einfach gern zum Einlegen verwendet, zum Beispiel bei Mixed Pickles oder generell bei eingelegten Zwiebeln, wie man sie auch kaufen kann, selber machen kann. Aber auch als Beilage, zum Beispiel als Rotweinzwiebel oder jetzt bei diversen Gerichten wie dem griechischen Stifado. Optisch sehr, sehr ähnlich, aber nicht wirklich verwandt werden dann noch die Pellzwiebel, die möchte ich noch kurz erwähnen. Wie gesagt, die sehen der Silberzwiebel sehr ähnlich, sind aber eigentlich eher ein Lauch als eine Zwiebel. Verwendet wird es wie die Silberzwiebel, man kennt die eingelegten Pellzwiebel, aber auch bei den Mixed Pickles kommen die rein oder auch als Beilage. Ja, und übrigens bei Pellzwiebeln muss man ein bisschen aufpassen, denn die werden witzigerweise auch gerne gefälscht. Und so ist es relativ einfach, man erntet Lauch relativ früh und dann sieht das Ganze aus wie ein Perlzwiebel. In Österreich ist übrigens eine Region sehr, sehr bekannt für den Zwiebelanbau, das wäre die Region rund um Laa an der Theia, das ist in Niederösterreich im Weinviertel. Dort hat der Zwiebelanbau eine große Tradition, dort wurde auch schon eine spezielle Sorte gezüchtet, der sogenannte Laa-Zwiebel. Der wird so bis zu ca. 15 cm groß und man bekommt ihn in Gelb oder Rot. Zwiebel findet dort eine besonders gute Bedingung und wächst und gedeiht wirklich herrlich. Gibt dann auch dort Zwiebelfest und noch einige andere zwiebelmäßigen Sachen. Jetzt haben wir uns glücklich, glaube ich, genug mit der Zwiebel beschäftigt, aber das war mir wirklich einmal ein Anliegen, mal ein bisschen über Zwiebel zu reden, weil irgendwie, ja, ich habe es ja schon erwähnt, die kommt einfach zu kurz. Ich würde sagen, nach dem ganzen theoretischen Wissen wagen wir uns an die Praxis der heutigen Folge ran und ich stelle euch das Rezept vor. Und zwar kochen wir heute einen Grenadiermarsch nach eher Wiener Art. Für 4 Portionen benötigen wir 400 Gramm Erdäpfel, vorwiegend festkochend, 300 Gramm Fleckerlnudeln. Wenn ihr jetzt keine Fleckerl habt, könnt ihr natürlich auch andere Nudeln verwenden. Ideal wären zum Beispiel Hörnchennudeln, Fusilli-Nudeln, aber durchaus wären auch noch Penne denkbar. Oder Marshall-Nudeln oder ja, gibt einfach Nudeln, die ihr gerne habt. Spaghetti würde ich nicht nehmen, das passt nicht so ganz. Des Weiteren benötigen wir eine Zwiebel, 150 Gramm Extrawurst. Alternativ könnt ihr hier auch gerne eine Pariser Wurst verwenden. Zusätzlich benötigen wir 150 Gramm Speck, Salz, Pfeffer, getrockneter Majoran, zu circa einen halben Bund Petersilie, Pflanzenöl und wer möchte noch 4 Eier. Zunächst einmal müssen wir unsere Erdäpfel schälen und in Salzwasser kochen. Und danach ist es wichtig, dass wenn die fertig gegart sind, dass wir die abkühlen lassen. Wenn man nämlich Erdäpfel zu warm schneidet, passiert es, dass die bröckelig werden und ja, da zerfallen die Scheiben und man hat nur ein paar Klumpenbröckel, je nachdem wie man es nennen möchte. darum immer auskühlen lassen. Bei unserem Rezept müssen wir es jetzt nicht ganz kalt auskühlen lassen. Das reicht, wenn sie so, ja, wie soll man sagen, leicht handwarm sind. Wenn wir das dann erreicht haben, dass die gewünschte Temperatur haben, dann schneiden wir sie eben in so circa, ja, ich würde sagen, fingerdicke Scheiben. Wenn ihr ganz große Erdäpfel verwendet, könnt ihr die natürlich halbieren und dann halt so halbe Scheiben schneiden. Man, natürlich könnt ihr auch andere Größe wählen, ihr könnt Stifte schneiden, ihr könnt Würfel schneiden, das ist dann wieder mal euch und eurer Kreativität überlassen. Wenn wir das gemacht haben, widmen wir uns den Nudeln. Das setzen wir mal einen Topf mit Wasser auf, bringen das Ganze zum Kochen und erst dann geben wir das Salz hinein. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, immer wenn wir so Salzwasser machen, zuerst das Wasser allein aufkochen lassen und danach erst das Salz reingeben. Das hat nämlich einen riesigen Vorteil, dass das viel schneller zu kochen beginnt. Würde ich nämlich das Salz schon ins kalte oder handwarme Wasser reingeben, dann habe ich das Problem, dass es viel, viel länger dauert, bis das Ganze kocht. Ja, und während die Nudeln so schön vor sich hinkochen, können wir die Extrawurst nehmen und in kleine Stücke schneiden. Und weil wir schon so schön beim Schneiden sind, nehmen wir auch noch den Speck und der wird dann klein gewürfelt. Ja, und eins machen wir noch, dann sind wir auch mit Schneiden mehr oder weniger schon fertig. Die Petersilie, also die Blätter davon, die hacken oder schneiden wir in kleine Stücke. Ja, sobald dann die Nudeln im kochenden Salzwasser bissfest gegart wurden, seien wir die mal ab und spülen die Stärke mehr oder weniger ab, weil dann haben wir das Problem, dass die zu stark zusammenkleben würden und das sollen wir bei dem Gericht nicht haben. Als nächsten Schritt nehmen wir eine hochwandige Pfanne, die erhitzen wir und geben etwas Öl hinein. Jetzt können wir den klein gewürfelten Zwiebel dazugeben und den kurz darin anbraten. Danach kommen auch schon die Erdäpfelstücke, der Majoran und der Speck dazu. Und das lassen wir dann bei mittlerer Hitze schön leicht braten. Und zwar so lange, bis die Erdäpfel ganz leicht Farbe angenommen haben. Sprich, bis wir erste leichte braune Stellen erkennen können. Natürlich sollte man während des Bratvorgangs immer wieder ein bisschen umrühren, damit nicht nur eine Seite der Erdäpfel schön anbrät. Wenn die Erdäpfel dann eben die Farbe angenommen haben, können wir auch schon die Extrawurst dazugeben und die braten wir dann mit gelegentlichen Rühren ein bisschen mit an. Wer will, kann jetzt das Ganze noch mit etwas zusätzlichem Majoran abschmecken und dann noch ein paar Minuten weiter schmoren lassen. Ja, und als letzten Schritt, ja, da geben wir unsere Fleckerl dazu. Und da sollte man jetzt aufpassen, sollte man eher vorsichtig unterrühren, denn ich habe euch ja vorher gesagt, dass wir vorwiegend Festkocherdäpfel verwenden. Und wenn wir da zu wild, zu kräftig, wie auch immer, umrühren, ja, da haben wir das Problem, dass unsere Erdäpfelstücke zerfallen. Und das wollen wir ja nicht. Man, es gibt im Netz auch einige Rezepte, da wird mit Absicht der Erdäpfel zerkleinert und man hat so eine Art, ja, Erdäpfelschnee, Erdäpfelpüree. Ich persönlich kenne Grenadiermarsch so nicht, aber ja, wir bleiben bei uns, wir schauen, dass die Stücke ganz bleiben. Wenn wir das dann schön durchgerührt haben, schmecken wir das Ganze dann noch mit Salz, Pfeffer und der Petersilie ab. Wir rühren noch einmal vorsichtig um und lassen es für kurze Zeit dann noch weiter braten. Ja, ich habe vorher optional die Eier erwähnt. Ja, wer möchte, der kann jetzt noch, während das Ganze kurz weiterbrät, Spiegeleier machen. Danach wird das Gericht auf einem Teller angerichtet, das Spiegelei draufgesetzt und wer möchte, kann vielleicht noch ein paar Petersilblätter drüber streuen. Und fertig ist auch schon der Grenadiermarsch. Wenn man zufälligerweise einige der Zutaten vielleicht von einem anderen Gericht vom Vortag hat, dann wird das natürlich noch um einige schneller. Zum Beispiel bei den Erdäpfeln könnte man ja Braterdäpfel verwenden oder auch Salzkartoffeln, Salzerdäpfel. Wenn man Nudeln hat, kann man natürlich die gleich verwenden. Also das ist schon ein tolles Gericht und man kann auch, wenn man jetzt sagt, man will nicht ganz streng das unter Anführungszeichen Originalrezept machen, auch ein bisschen variieren. Der Grenadiermarsch bietet sich ja wunderbar dafür an. Und ich habe euch ja erzählt, er ist ja auch eine Art Synonym für eine Resteverwertung. Wenn ihr noch Fragen zum Grenadiermarsch habt, Lob oder konstruktive Kritik loswerden wollt, dann könnt ihr das auf der